Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Dieses Mal habe ich mich mit Lea unterhalten, die zum Einstieg erst einmal erklären wird, wo sie ihr Praktikum macht, was ihre Aufgaben sind und wie ihr Alltag aussieht. Also, ich mache mein Sozialpraktikum im Herz-Jesu-Krankenhaus. Ich bin auf der Vinzenz, also das ist die innere Station. Komme dann morgens immer an, so gegen 8, und dann wird das gerade das Frühstück ausgeteilt. Dann muss ich da natürlich helfen und die Älteren, den Pflegefällen muss ich dann helfen, das Essen zu essen. Ja, danach wird immer geguckt, ob noch welche gewaschen werden müssen. Meistens ist da keiner mehr, der noch gewaschen werden muss. Und dann müssen eigentlich die meisten Menschen immer zu Untersuchungen. Also Röntgen, Ultraschall, EKG. Ja, und da muss ich die dann immer runterfahren. Also das ist immer im ersten Stock. Da muss ich die immer hinfahren. Ja, und dann wieder abholen. Ja, dann muss ich die in den Wäsche, also Schmutzraum. Und dort muss ich immer die Wäscheschüssel muss ich immer sauber machen und ausspülen mit Desinfektionsmittel und allem. Ja, das sind eigentlich meine Morgensaufgaben. Und dann muss ich halt manchmal noch in den Zimmern irgendwie Waschlappen auffüllen oder Handtücher oder Betten frisch beziehen. Das sind halt so Kleinigkeiten, so typische Kleinigkeiten halt. Und ja, danach, dann ist dann irgendwann 12 Uhr und da gibt's dann Mittagessen. Ja, da wird das Mittagessen immer ausgeteilt. Da muss ich meistens nicht helfen zu füttern, weil es halt für die Pflegefälle es meistens auch püriertes Essen oder so gibt. Das ist das einfacher. Danach mache ich meistens Pause. Eine halbe Stunde Pause habe ich. Dort esse ich immer in der Cafeteria. Ja, da muss ich dann meistens nochmal, also manchmal muss ich dann immer noch jemanden abholen von irgendeiner Untersuchung oder so. Und dann kommen die Inhalationen. Also muss ich Inhalationen verteilen, also Medikamente da reinmachen. Das darf ich natürlich nicht alleine machen. Dann den Patienten das Inhalationsgerät ins Zimmer hängen und dann inhalieren die für 10 Minuten immer. Ja, dann muss ich dann im ganzen Zimmer machen. Oder, also es gibt ja immer mehrere Praktikanten und einer macht immer das eine und der andere das andere. Ich könnte halt auch den Kaffee austeilen. Also ich gehe in jedes Zimmer und frage, ja, will jemand Kaffee oder Tee? Und dann mache ich denen das zurecht und gebe denen das. Und dann muss ich meistens mittendrin aufhören, weil ich schon um 2 Uhr gehen darf. Das war's eigentlich. Und dann sage ich immer Bescheid, dass ich jetzt gehe. Ja, muss den Schlüssel holen, zieh mich um, bring den Schlüssel zurück. Und das war's dann. Dann gehe ich immer heim. Welche Erfahrungen hast du bis jetzt gemacht? Also positive wie auch negative? Zum Beispiel gestern durfte ich eine Blutkonserve aus dem Labor holen und musste die hoch auf unsere Station bringen, was ich echt irgendwie cool fand. Also es ist natürlich nichts Besonderes eigentlich, aber ich fand das schon echt cool, irgendwie so menschliches Blut in der Hand zu halten und so und dann hochzutragen. Das war schon echt cool und irgendwie auch eine große Verantwortung. Ich habe eigentlich keine negativen Erfahrungen. Ich habe eine Zimmertür aufgemacht, sehe einfach, wie diese Frau sich gerade übergibt. Und ich mache natürlich erstmal die Tür wieder zu und gehe zu einer Schwester und sag ihr Bescheid. Das war nicht so schön. War auch von mir nicht so gut, weil ich einfach die Tür wieder zugemacht habe. Aber da ist dann schon die Ärztin gekommen, also ist alles gut. Ja, und ja, also ist halt auch immer so, dass wir morgens immer, wenn wir das Frühstück ausgeteilt haben, erst immer noch selber frühstücken, also zumindest die Schwestern. Das ist auch immer eigentlich ganz schön, weil dann immer alle so zusammensitzen und sich immer gegenseitig was erzählen oder von Patienten erzählen oder so. Das ist immer echt witzig auch. Ja, am Anfang musste man halt auch immer schauen, ob man sich zurechtfindet im Krankenhaus. Man kriegt halt gesagt, ja, bring den und den mal zum Ultraschall. Und du denkst dann halt, war das jetzt im zweiten oder im ersten Stock? Und dann, ja, kann man sich schon mal schnell verirren, aber das findet sich eigentlich auch ganz schnell, also war das nicht so schlimm. Ja, was ich halt auch ein bisschen traurig fand, zum Beispiel am Anfang bin ich angekommen und ich dachte, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so im Altenheim irgendwie, weißt du, Essen austeilen. Und ja, das war dann auch irgendwie, bin ich dann halt auch, habe mich so gefühlt, habe ich noch geholfen, Patienten zu waschen. Und so, aber irgendwann, und man hat halt sich auch schon, man hatte so seine Lieblinge. Und ich habe halt gedacht, ach, der ist ja süß, da gehe ich gerne ins Zimmer und kümmere mich drum. Und weißt du, wenn irgendwo was piept oder so, dann müssen die ja mal auf diesen roten Knopf drücken. Und dann denkst du so, Zimmer 5, da gehe ich gerne hin oder so. Und dann war das halt irgendwann so nach der ersten Woche, sondern auch nach den ersten 2 Tagen oder so, habe ich einfach, dass meine dass die süßen Patienten oder die ich gemacht habe zum Beispiel jetzt, da ist es mir halt aufgefallen, dass die nicht mehr da waren. Und dann hast du halt irgendwann, also dann ist mir erstmal klar geworden, dass es überhaupt ein Krankenhaus ist. Also dass es eigentlich nur, dass die Menschen eigentlich nur krank sind und kommen und gehen. Das fand ich am Anfang, das hat mich irgendwie ein bisschen, ja, war ich irgendwie auch traurig. Aber es, man, ja doch, man kommt klar. Du hattest doch bestimmt auch vorher irgendeine Art von Vorstellung, was dich diese 3 Wochen jetzt erwarten wird. Was davon hat sich jetzt bewahrheitet? Was ist vielleicht auch komplett anders? Und gibt's auch Dinge, die dich vielleicht sogar so ein bisschen schockiert haben? Ja, also ich habe mir halt natürlich schon so gedacht, dass ich so Essen austeilen muss, Betten machen muss, obwohl ich halt weniger Betten machen muss. Also ich muss, das muss ich eigentlich nicht so oft machen. Also wirklich nicht oft. Die brauchen ja auch nicht jeden Tag ein neues Bett, also ist das eigentlich nicht so viel Arbeit. Ja, Essen muss ich halt austeilen, das habe ich mir auch schon gedacht gehabt. Und Räume muss ich sauber machen, das habe ich auch schon so gedacht, habe ich mir auch, ja, habe ich mir auch so vorgestellt. Was ich mir halt nicht so vorgestellt hatte, dass so viele alte Menschen da sind. Also ich bin ja auf der inneren Medizinstation und da ist das halt, da sind halt viele ältere Menschen, die halt auch sehr krank sind. Das heißt, es können halt schon auch welche dort sterben. Das habe ich eigentlich nicht so gedacht. Also, dass die so alle so alt sind. Nimmt dich das sehr mit? Also ich meine, ich war letztes Jahr in einem Altenheim, wenn wir schon dabei waren. Mich hat da vieles noch sehr lange begleitet. Also auch wenn ich schon zu Hause war, auf meinem Nachhauseweg, habe ich noch relativ lange darüber nachgedacht. Also wenn du jetzt meinst, dass da halt auch die Menschen sterben und so, dann bis jetzt ist mir noch nicht so, bin ich noch nicht so damit konfrontiert worden. Denn ich bin, als ich angekommen bin, dort waren halt zwei echt sehr schwer kranke Patienten da. Und in der ersten Woche ist halt eine gestorben. Da, also ich kannte die Patientin, aber ich habe gar nicht so richtig gemerkt, dass die nicht mehr da war. Ich habe das dann nur so, also die muss wohl irgendwie über Nacht oder so gestorben sein oder so, denn ich habe das wirklich nicht mitgekriegt. Ich habe dann einfach nur irgendwann gesehen, also auf unserem Plan, dass ihr Name nicht mehr da steht. Und das war halt ein bisschen komisch, weil ich es halt irgendwie komisch fand, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Aber so schlimm war das nicht. Wir haben halt auch eine, die ist halt jetzt auch schwer krank. Und da weiß man halt, dass sie bald stirbt. Und ja, ich finde halt, also ich gehe halt nicht so oft in das Zimmer dort, weil halt auch nicht mehr so viel benötigt wird. Es ist halt so, wenn du dann mal hingehst und irgendwie Essen bringst, dann hast du immer so im Hinterkopf, also ich habe dann immer so im Hinterkopf, ja, die wird irgendwie bald sterben oder so. Das ist halt schon ein bisschen komisch, aber keine Ahnung. Ich finde es bis jetzt noch nicht so schlimm. Also bei mir ist das halt noch nicht so extrem gewesen. Deswegen. Würdest du dich nochmal dafür entscheiden, dein Praktikum im Klinikum zu machen? Und kannst du es vielleicht auch weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall würde ich das weiterempfehlen. Also ich weiß zumindest, dass es den anderen auch gefällt. Und ich würde auch behaupten, dass man hier nichts machen muss, was man wirklich überhaupt nicht machen möchte. Also ich weiß nicht, die anderen haben erzählt, dass sie auch mal irgendwie eine Windel wechseln mussten oder so, aber ich glaube, das war nichts Schlimmes für die. Also ich musste jetzt auch noch niemanden den Po abwischen oder eine Windel wechseln. Und wenn, war da auch immer jemand dabei, der das gemacht hat und es mir eher gezeigt hat. Und das war wirklich nichts, wovor man Angst haben sollte. Zumindest bei mir, haben die halt schon echt darauf geachtet, dass ich weiß, wie es geht. Und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann haben sie es mir nochmal gezeigt ordentlich oder so. Also das war schon voll in Ordnung. Ja, in der Notaufnahme, also die Lea, also eine Freundin von mir ist ja auch der Notaufnahme. Die hat's halt gut, die muss halt weniger mit so Pflege machen. Aber ja, ich würde halt jetzt auch nicht sagen, dass sie nach diesen 3 Wochen, also bis jetzt sind es ja nur 2 Wochen, dass das so mich so total verändert hat, dass das jetzt mein Leben total beeinflusst hat und so. Das würde ich jetzt nicht behaupten, so wie das viele immer sagen. Ich finde schon, dass man, also ich finde, dass ich auch was dazugelernt habe, also so, weil ich das ja eigentlich immer interessant finde. Ich gucke ja auch gerne Arztserien und so. So Begriffe und so hat man einfach gelernt, weil man das einfach auch gehört hat von anderen. Und das ist eigentlich, doch, ich finde, dass man da schon was lernt, auch nicht nur an medizinischen Begriffen, sondern auch wie man mit Menschen umgeht, das finde ich, lernt man dort halt extrem. Und ja, ich, also wir haben, es gibt halt auch im Herz-Jesu-Krankenhaus gibt es halt auch viele Praktikanten. auf jeder Station, glaube ich, bei uns sind auch ein paar Praktikanten, die sind super nett teilweise und helfen mir auch. Und ja, das ist eigentlich voll cool. Also ich mag es da echt bis jetzt. Aber ja, doch, ich finde es gut. Also ich würde mich da auch nochmal für entscheiden. Weil Kindergarten, also nicht wie die Kindergarten sind, finde ich halt, da wollte ich halt einfach nicht hin, weil ich weiß, wie es im Kindergarten ist. Und ich weiß auch, dass es dort anstrengend ist. Was es im Krankenhaus auch ist, also zumindest die ersten paar Tage, als ich dort war, bin ich halt einfach nach Hause gekommen und sofort eingeschlafen. Also ich habe wirklich erst mal mittags 2 Stunden geschlafen, bin dann abends um 8 Uhr wieder eingeschlafen. Die ersten paar Tage sind anstrengend, aber in der zweiten Woche geht's. Also jetzt im Moment geht's echt gut. Wie viel Kontakt hast du eigentlich zu den Patienten? Also kannst du dich vielleicht auch mit denen unterhalten oder irgendetwas in diese Richtung? Also es ist halt so, du kannst kein halbstündiges Gespräch oder so mit den Patienten führen, weil du einfach auch weiterhelfen musst und so. Aber es ist halt, wenn du Essen zum Beispiel austeilst, dann gibt's halt auch immer diese typischen älteren Menschen, die einfach anfangen zu reden und gerne auch reden. Und dann, also du redest auch gerne mit denen, weil die sind ja auch teilweise echt witzig. Und ich finde es eigentlich immer schön, mit denen zu reden. Oder wenn du Kaffee reinbringst oder so, dann reden die auch gerne mit dir, fragen dich, was du hier machst und so. Und dann, ja, dann redest du halt schon. Dann kannst du erzählen, ja, ich bin für 3 Wochen hier und so. Und wie du es halt findest und so. Aber was haben wir? Also wir haben auch eine Patientin gehabt, die, oder haben sie noch, ja, die halt, ja, erzählt immer Witze. Also ich bringe die runter zum Röntgen oder so und dann erzählt sie erstmal so Witze. Also wirklich so Witze wie Fritzchenwitze oder wie ist denn die Witze? Ja, keine Ahnung. Und dann erzählt die halt auch die Witze und das ist eigentlich süß, weil du freust dich voll für die, dass die halt auch so gesprächig sind und so. Doch, das ist immer schön. Aber ich muss halt auch eher helfen. Wenn ich jemanden ins Zimmer gebracht habe, dann sage ich, ja gut, dann guten Appetit noch oder so. Und dann muss ich halt weiter den Schmutzraum sauber machen oder sowas. Glaubst du, du nimmst in den 3 Wochen noch mehr mit als, wie du vorhin gesagt hast, Arztvokabular? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass man halt bei älteren Menschen, dass man die nicht immer unbedingt so verhätscheln muss und Angst haben muss, dass die sich was brechen, wenn du sie nur anfällst oder so. Also man kann die schon mal irgendwie so ein bisschen hoch, also im Bett höher ziehen oder so. Das geht alles. Wenn sie halt sagen, ja, nee, ich will nichts mehr essen, dass man dann auch mal so sagen kann, doch noch einen Happen oder so und dann essen die das auch noch mal. Also, ja, ich weiß, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, so richtig was mitgenommen, was mein Leben verändert, natürlich nicht. Dafür sind 3 Wochen, glaube ich, einfach zu kurz. Dann bleibt nichts anderes mehr, als zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich noch ganz, ganz viel Spaß in deinem Sozialpraktikum.